Ich fühle mich heute so ein bisschen wie Vico Doriani, der singende Moderator. Wenn schon keiner kommt, dann muss ich auch wieder hier alles machen, das ist toll. Nee, du musst nicht bei jedem Lied singen, das können auch andere. Das stimmt, wer sagt das? Wer hat das gesagt? Das ist richtig. Aber die können es nicht so gut. Hahaha, Quatsch. Ja, ich musste darauf antworten, oder nicht? Da kann ich doch nicht so stehen lassen. So, wer möchte jetzt singen, ja? Da warst du da gerade. Du möchtest also, dass...